Eine weitere Herausforderung, vor der Lebensgemeinschaften in den Tropen stehen, wenn sie sich um eine nachhaltige Existenzgrundlage bemühen, ist der Verlust indigenen und traditionellen Wissens. Die Tropen sind Heimat einer atemberaubenden kulturellen Vielfalt. Unter anderem sind hier 80% aller lebenden Sprachen zu Hause. Wie bereits erwähnt wurde, haben lokale Gruppen überall in den Tropen eine lange Geschichte und auch Vorgeschichte im Erkennen ökologischer Schwellenwerte und Dynamiken. Sie betreiben nachhaltige Agroforstwirtschaft, bedienen sich nachhaltiger landwirtschaftlicher Methoden und gliedern neue Nutzpflanzen, Technik und Siedlungsprinzipien in ihre tropische Umwelt ein. Ein Beispiel sind die Gemeinschaften der Ifuago im Cordillera-Gebirge auf den Philippinen. Dort gibt es Gesetze zu den Landrechten, man praktiziert Anbau in großen Höhen, die Menschen besitzen Kenntnisse über Boden- und Gewässerschutz und bewirtschaften die bestehenden Wälder. Das alles wird zusammenfassend als Muyong bezeichnet und ist entscheidend für die Erhaltung der Wälder und den Schutz der Artenvielfalt. Indigene Sprachen sind oftmals von besonderer Bedeutung für die Weitergabe von Wissen. Wie man zeigen konnte, besitzen beispielsweise Menschen, die im Westen Mexikos die Huastec-Sprache beherrschen, vielfältigere und gleichmäßiger verteilte Kenntnisse über die Nutzung tropischer Pflanzen als die Spanisch sprechenden indigenen Bevölkerungsgruppen. Die indigene Bevölkerung gehört aber derzeit in den Tropen zu den am stärksten ausgegrenzten Gruppen. Sie sind häufiger krank, haben eine höhere Kinder- und Erwachsenensterblichkeit und beträchtliche gesellschaftliche Nachteile. Auch ihre Sprachen verschwinden, wenn junge Menschen aus indigenen Gruppen oftmals gezwungenermaßen in die staatlich-kapitalistischen Wirtschafts- und Bildungssysteme integriert werden. Solche Verluste stellen eine große Gefahr dar, denn indigene Bevölkerungsgruppen und andere einheimische Kleinbauern sind für die Entwicklung einer ausgewogenen, nachhaltigen Nutzung der tropischen Wälder und deren Schutz oft von entscheidender Bedeutung. Das gilt ganz besonders, weil über 1/5 der gesamten Kohlenstoffmenge, die in tropischen Wäldern gespeichert wird, auf Landflächen gebunden wird, die indigenen Gemeinschaften gehören oder von ihnen beansprucht werden. Bis hierher herrscht vielleicht der Eindruck, dass dieses Schlusskapitel der üblichen albtraumhaften internationalen Berichterstattung ähnelt. Dabei sind wir es wirklich leid, uns auf unserem Smartphone durch diese Nachrichten hindurch zu scrollen, haben die Nase voll davon, darüber im Radio zu hören und haben es gründlich satt, es im Fernsehen zu sehen. Dennoch bitte ich darum, weiterzuhören, denn unser Leben ist unwiderruflich mit dem der tropischen Wälder verknüpft. Selbst wenn wir uns dagegen wehren, uns in Bewohner hineinzuversetzen, die im Zentrum der Zerstörung der Nachhaltigkeit tropischer Wälder leben, können wir uns nicht von der Tatsache freimachen, dass diese Probleme ihren Weg über kurz oder lang in unserem Hinterhof finden werden. Die jahreszeitlichen Schwankungen werden zunehmen, Böden destabilisieren und Wassereinzugsgebiete beeinflussen. Dadurch werden sich in den Tropen die Erträge und die Verfügbarkeit wichtiger Pflanzenprodukte wie Kautschuk, Palmöl oder Kakao vermindern. Ebenso die von Grundnahrungsmitteln, zum Beispiel Reis, und Fleisch, Schaf, Ziege, Rinder. Entsprechend werden sich die Exporte verringern, die den Weg in die davon abhängigen Staaten Europas, Nordamerikas und jetzt auch des Nahen Ostens finden. Außerdem werden die Vernichtung und Beeinträchtigung tropischer Wälder für ganze Kontinente und auch global zu Veränderungen von Niederschlag, Temperatur und landwirtschaftlichen Wachstumsbedingungen führen.